Fritz Love Radio. Wir sind wieder voll dabei. Es ist mir endlich gelungen, mir Filippo Norti Moscatella zu greifen. Letztes Jahr, Filippo, hast du dich noch Norti genannt. Was ist passiert? Hast du geheiratet? Nein, nein. Es ist ein Wandel, den ich in den letzten 2 Jahren durchgezogen habe. So musikalisch. Man hat es ja jetzt hören können. Ich spiele eigentlich fast nur noch aus. Und ich wollte mich eigentlich immer irgendwie so nennen, wie ich eigentlich heiße. Also nächstes Jahr wird es ja nur noch Filippo Moscatello heißen. Und wie gesagt halt, also mit dem Album, was in Zukunft wahrscheinlich demnächst irgendwann mal erscheinen wird und auch ein House-Techno-Album sein wird, für mich ist ja beides das Gleiche, wird es dann Filippo Moscatello heißen. Und so wird es dann weiterhin bleiben und ich werde ein Club-DJ werden. Ist das sehr schön. Unterscheidet sich das denn so von dem, was du im letzten Jahr gemacht hast? Also du nennst deinen Style ja Gigolo-Style. Ist das neu? Es ist immer Gigolo-Style. Meine ich doch. Wie bitte? Meine ich doch. Ich kannte mich auch gar nicht an so einen. Es war schon immer Gigolo-Style. Ja. Also wir versuchen ja gute Musik zu spielen. Und es ist halt so, dass sich halt mit der Zeit man weiterentwickelt. Und bei mir ist halt mittlerweile, dass ich halt nur House spiele. Vielleicht spiele ich nächstes Jahr Gabber. Und dann nenne ich mich dann DJ Vollgas oder so, aber nee, jetzt mal ernst beiseite. Die Sache ist jetzt so, dass ich halt einfach so das gefunden habe, was sich für mich also so die meiste Befriedigung gibt. Und das ist halt einfach House und das war schon immer so. Ich meine, ich kam ja von Hip-Hop über House zu Techno und so ist es halt wieder gegangen. Es hat sich halt gesplittet. Zum Beispiel Hell oder so ist halt mehr in der Techno-Elektro-House-Fraktion oder wie auch immer. Und ich mache halt mehr House und Hardware-Band. Aber ich habe keine Angst, irgendwie eine Jeff Mills-Platte in mein Set einzubauen. Also, ja, sorry. Okay, du bist international ganz gut unterwegs, wenn ich das richtig verstehe. Und was für einen Stellenwert hat die Love Parade für dich und speziell dieses Jahr? Ja, Love Parade ist immer ein super Ereignis und ich würde so sagen, das ist einfach so wie die Messe für DJs und Produzenten und ja, okay, also jetzt von meiner Seite aus, ne? So wie die Popcom und so, also wo man sich praktisch präsentiert und alles klar macht fürs nächste Jahr irgendwie und sich zeigt und die Freunde alle trifft und ist natürlich immer super und besonders, wenn ich bei euch bin. Bei ja, ich wollte gerade fragen, was hältst du denn von den tollen Locations, die wir immer ausgraben zur Love Parade, für unser Fritz Love Radio? Also ich finde es super. Leider dürfen wir hier nicht auf diesen super Platz hier laut machen, da die Berliner Stadt, glaube ich, irgendwie was dagegen hat, finde ich natürlich beschissen und aber die Leute haben hier trotzdem ihren Spaß. Ja, und ihr seid super. Ja, finde ich auch. Immer vielen Dank für dein wunderbares Set. Wir haben uns hier auch wirklich alle prächtig amüsiert. Wir hoffen natürlich auch, dass du nächstes Jahr wieder dabei bist. Immer. Nicht wahr? Und jetzt genießen wir zusammen und kündigen das mal schön an. DJ Kotze, den kennen wir natürlich auch als Adolf Neuss und natürlich auch von Fishmob. Er hat sein Set gerade angefangen und ich wünsche euch viel Spaß damit hier im Fritz Love Radio. Und dir nochmal, Filippo Moscatella. Vielen Dank und tschüss. Danke euch. Und viel Spaß und kommt am Sonntag zur Gigolo Party ins WMF. Da wird's richtig toll. Ihr habt gehört, nicht gehen. Bye. We'll be right back. Von TD1. Einwand. Die Organisation Internationale Ärzte gegen den Atomkrieg hat die Verhandlungen von Bundeskanzler Schröder in der Ukraine kritisiert. Der Bau neuer Reaktoren 13 Jahre nach Tschernobyl müsse verhindert werden. Unruhen. Die iranische Polizei ist in Teheran gewaltsam gegen Studenten vorgegangen. Es gab Tote und Verletzte. Die Studenten protestierten gegen die Verschärfung des Pressegesetzes. Festnahme. Die Polizei hat in Deutschland und Spanien eine Bande von Autoschiebern ausgehoben. In Hannover wurde der Inhaber einer Autovermietungsfirma sowie 9 Mitarbeiter festgenommen. Auch die beiden Chefs einer Zweigstelle in Valencia wurden in Gewahrsam genommen. Sport. Tour de France. Der Italiener Mario Cipollini hat die 6. Etappe von Amiens nach Maubeuge gewonnen. Erik Zabel vom Team Telekom wurde Zweiter, gefolgt von Jan Kirispu aus Estland, der das gelbe Trikot verteidigte. Wetter. Nachts gering bewölkt bis 10 Grad, am Tage sonnig bis 28 Grad. Tillmann Bittenbinder, den Verkehr ersparen wir uns. Es liegt nämlich keine Meldung vor. Tillmann Bittenbinder mit dem wunderbaren Kurzinfo. Vielen Dank hier im Fritz Love Radio. Fritz Love Radio. Love Radio präsentiert eine der wichtigsten Partys der Love Parade. Wahre Liebe, ein E-Werk-Event. Am Freitag in der Columbia-Halle Green Valley mit Sascha, John Dickweed und Paul van Dyk. Wahre Liebe am Samstag in Columbia-Halle und Columbia Fritz mit The Modernist, Michael Mayer, Atta, Woody, Hell, Takio Ishino, Disco, Rock, Richard Bartz und vielen anderen. Wahre Liebe, ein E-Werk-Event in Columbia-Halle und Columbia Fritz am Columbia-Damm 9 bis 11, Berlin Tempelhof. Das ganze Love Parade Wochenende. 50 Stunden im Fritz Love Radio. Auf allen Frequenzen von Fritz Love Radio. Voll aufgedreht von TD1. Uhr im Fritz Love Radio und wir gehen wieder direkt zurück zu DJ Kotze an den Decks, dem wir nachher natürlich noch ein paar gute Fragen stellen. Bis dahin habt erstmal viel Spaß und natürlich könnt ihr immer noch hierher kommen, es lohnt sich. Die Stimmung wird eigentlich immer besser. Das ist halt immer das Schöne, wenn man Open Air Space zur Verfügung hat. Dann kommt so eine Nacht kurz vor der Love Parade erst so richtig zur Geltung. Macht das Beste draus. Kommt ins Aerosol in der Oranienburger Straße hier in Berlin Mitte, gleich neben dem Tacheles. We'll be right back. Have always been real. andere ist es der wahrscheinlich bescheuertste DJ der Welt. DJ Kotze ist der allerbeste Mensch auf der ganzen Welt. Live und hier kann ich euch sagen, ist inzwischen die Hölle los. Ihr habt gerade gehört, für die einen mag es vielleicht der bescheuertste DJ sein, aber für all die, die hier sind, war es absolut DJ Kotze, wenn ich das mal kurz beschreiben darf. Die Leute stehen inzwischen echt auf Tischen und Bänken und tanzen sich hier den Arsch ab. Das musst du mir mal so ein bisschen erklären, DJ Kotze. Wo hast du die Erfahrung gemacht und was glaubst du, warum bist du bescheuert? Das ist eigentlich nur so ein Spruch auf der Platte und ich bin überhaupt gar nicht bescheuert. Ich bin voll super charmanter, eloquenter, junger, dynamischer, erfolgreicher Typ, ne? Ja, scheint mir auch so, vor allen Dingen, weil speziell das weibliche Publikum, die hier förmlich an den Lippen gehangen hat, während du da deine Turntables förmlich gerockt hast. Ja. Jetzt, man weiß ja gar nicht inzwischen, woher du bekannter bist, auch von deinen Aktivitäten bei Fishmob, also im Hip-Hop oder von deinen House-Ambitionen. Ich weiß nicht, du nennst das bestimmt anders, kannst du mir gerne mal erklären. Du machst ja viel mit Noise und solchen Sachen, du mixst das ja gerne. Wahrscheinlich nennst du dich deshalb auch Adolf Noise, oder? Bei ja. deinen Plattenproduktionen? Genau, nenne ich mich wahrscheinlich sogar, ja. Ja, cool. Ich glaube auch fast. Also ich habe das selber jetzt gesehen heute, die Platte nochmal. Und das, ich glaube schon. Und dass hier so viele Frauen von dem Plattenspieler stehen, das ist einfach ein Grund, weil es gibt so eine Firma hier in Berlin, im Kreuzberg, die heißt Rent-A-Fan. Und mit denen arbeite ich schon seit Jahren zusammen. Das ist eine sehr interessante Firma, Rent-A-Fan. Du kannst also eine Fan-Garde mitnehmen. Das kostet dann so 1.000, 2.000 Mark. Das ist ungefähr meine DJ-Gage. Und dafür kommen dann ganz viele Frauen mit und die hören überhaupt keine Musik, also Hausmusik oder sowas, finde ich total ätzend, aber die stellen sich dann halt so vor mir auf und so steigere ich meinen Marktwert. Parallel dazu mache ich mich rar und irgendwann wird es dann so sein, dass es so, dass ich morgens um 9 Uhr im Tresor auflege. So sieht's aus. Das ist eine ziemlich gute Strategie, die du unbedingt weiterverfolgen solltest. Du hast auch gemerkt, Jenny, dass ich deine erste Frage völlig umgangen habe, ne? Ja, das macht aber gar nichts. Da du so nett und eloquent erzählst, genau. Kannst du mir ehrlich gesagt erzählen, was du möchtest. Ich finde das alles schön. Ja. Erzähl mal ein bisschen, du hast doch, worüber sich die Leute hier besonders gefreut haben, ist dein Remix von Blumfelds 1000 Tränen tief. Ja. Dieselmeier findet es bestimmt auch witzig, oder? Sich auf Helium ja, zu hören. Ich hab das irgendwie mal aufgelegt und so. Und das, die Leute sind total abgedreht und total wahnsinnig. Und irgendwann hat Jochen das mitbekommen und hat irgendwie gesagt, er braucht eine B-Seite noch für seine Single. Und er fände es besser, wenn mein Mix da drauf ist, als wenn mein Mix nicht da drauf ist. Und dann habe ich gesagt, das ist ja super und jetzt ist es da auf Platte irgendwo drauf. Und ich finde es auch immer, es ist immer ein Fuchsteufels-Spaß, das zu spielen hier. Das ist sehr schön, da also kommen zwei Welten aufeinander und es passt, das ist gut. Erzähl uns jetzt bitte nochmal zum Abschluss, wo man dich noch hören kann, im Tresor? Ja, wo du wohnst auch. Adresse für den Fan, für die ganzen Fans, die sich da gerne bewerben möchten, weißt du? Bei dieser Agentur. Morgen lege ich auf in der Kulturbrauerei in Mitte, glaube ich, ist das. Und da irgendwie im Kantine oder Kesselhaus um 1.30 Uhr bis 3 Uhr. Und darf ich auch noch fragen, da mir die nämlich ganz am Herzen liegen, wann gibt es ein neues Adolf Neues Album? Erstmal machen wir jetzt Fishmob weiter. Wir sind jetzt also zu dritt nur noch, weil die Leute halt keinen Bock mehr hatten auf unsere Art, weißt du? Also so wir drei, wir sind sehr anstrengend. Da hat einer keinen Bock mehr drauf gehabt, der hat gesagt, ihr könnt das den Scheiß alleine weitermachen. Und den machen wir jetzt auch alleine weiter und das wird 2000 rauskommen. Und Adolf Neues kommt irgendwie auch raus, 2000. Okay, da freuen wir uns drauf. Wir danken dir für dein wunderbares Set, das war wirklich spitze. Das war wunderbar, das war das beste Interview, was ich heute gegeben habe, wirklich. Spitze, das freut mich. Ja, wunderbar, okay. Das Einzige. Sehr schön. DJ Kotze, vielen Dank nochmal an Ihnen. Wir haben jetzt hier weiter unseren Spaß und ihr hoffentlich auch da draußen, obwohl ich euch sagen kann, es lohnt sich immer noch, obwohl es ziemlich spät geworden ist, hier hinzukommen. Es ist brechend voll, die Leute haben ihren Spaß und wir gucken alle ganz wunderbar auf den ausgehöhlten Backenzahn vom Tacheles. Das ist schon echt eine gute Optik. Viel Spaß noch im Fritz Love Radio. 50 Stunden Fritz Love Radio. Circa 10 haben wir davon schon rum, wenn ich mich nicht irre. Es bleiben uns also noch ganz, ganz, ganz viele Stunden, um diese Sounds hier zu genießen, hier aus dem Aerosol. DJ Kotz hat mich ehrlich gesagt ein bisschen wuschig gemacht. Gerade habe ich ganz vergessen, Miss Kitten anzukündigen, die natürlich gerade schon ihren Set eingeleitet hat. Sie wird uns hier bis 4 Uhr die Hölle heiß machen. Und ihr bleibt hoffentlich weiter dran. Wir haben natürlich noch weiterhin Kontakt zu unseren Reportern draußen in der Stadt. Die checken für euch, was los ist, wo es vielleicht zu lange Schlangen gibt und man später hingehen sollte oder wo man unbedingt jetzt schon hingehen sollte. Die nächste Stunde gehört Miss Kitten. Viel Spaß damit. We'll be right back.